Das ist Nadja. Gerade sitzt sie an der Nummer 3 von 26. Die Arbeit an der Kasse mag sie sehr. Das Fließband ist ihr Laufsteg, die Kassenbucht ihre Bühne. Pro Stunde rauschen rund 200 Kunden an ihr vorbei und allen schenkt sie ihr spiegelgeprüftes Supermarktlächeln, gratis zum Einkauf obendrauf. Die glossig geschminkten Lippen formt sie, nur leicht, zu einem rosa schillernden Halbmond. Gerade so, dass die Faltenbildung sich auf ein Minimum beschränkt. Würde sie lächeln und es bei jedem dahergelaufenen Kunden auch wirklich so meinen, das ergäbe um die 800 Mal am Tag, würde die Muskelgruppe rund um ihre braunen Augen eine wichtige Hautpartie in Falten legen und das würde ihre Jugend, naja, sagen wir ihr jugendliches Aussehen, versauen. Sie würde dann aussehen wie eine 40. Aber sie ist 39. Und sie ist heiß, so heiß. Das weiß sie, weil die Blicke der richtigen Männer lüstern und die der richtigen Frauen beißend sind, wie saurer Regen sind. Doch eigentlich wird sich daran, selbst wenn sie bald 40 ist, auch nichts ändern. Spätestens dann wird sie genug Geld für notwendige Maßnahmen haben. Letztes Jahr um diese Zeit aber hat Nadja all ihr Geld und all ihre Urlaubstage auf einmal genommen. Einfach den Winter ausblenden und dorthin fahren, wo es warm ist. Davon träumen sie, die Leute in Mitteleuropa. Im Internet gab es tolle Angebote für Fernflüge in die ganze Welt. Mit Schnäppchen kennt Nadja sich aus. Also hat sie die Sparangebote durchforstet, geduldig wie die Göttin, die sie ist. Und so ließ sie sich nach Südamerika fliegen, wo sie in einem schicken Ferienresort residierte, um dort Muscheln zu essen, Gin-Cocktails mit Beeren zu trinken und mindestens 243 Tage zu bleiben. Am Ende waren es 24. Wir öffnen Kasse 24 für sie. Endlich. Der Startschuss für den Feuerameisenhaufen am Marktende. Nervös analysieren die Kundenköpfe die Lage der Konsumation. Lohnt es sich stehen zu bleiben? Oder soll ich noch wechseln? Wie viel hat der Typ da hinter mir? Wie groß ist der Einkaufswagen der Mutti, die sich ihren Weg zum Zahlen bahnt? Ob ich wirklich richtig stehe? 1, 2 oder 3? Die Schlange an der Nummer 3, an der Nadja sitzt, war viel zu lang geworden und der Druck hoch. Egal wie schnell man das Zeug über den Scanner zieht, die Kunden haben die Kontrolle. Sie trödeln, trödeln, trödeln und schmeißen damit Nadjas Kassenproduktivität über den Haufen, der sich am Ende des Puls, zum Beispiel in Form von Wildlachsimitat und Haarspray, stapelt. Jenga, Tetris, Mikado, alles ein Witz dagegen, denn die Arbeit an der Kasse ist kein Spiel. Sie ist ein Zweikampf, Dienstleistende gegen Käufer. Und am Ende muss doch immer der Kunde König bleiben. Letztes Jahr um diese Zeit war Nadja die Königin, La Reina. So wurde sie immer von den Animateuren im Hotel genannt. Die haben Bikram Hot Yoga gemacht und Komplimente und die besten Drinks in, naja, im Land kann sie nicht sagen, denn sie hat das Resort eigentlich nie verlassen. Wozu auch? Auf jeden Fall besser als alles, was sie zu Hause je gekostet hatte. Erdbeeren im Dezember, denn im Supermarkt gibt es schon lange keine Jahreszeiten mehr. Sprühsahne aus der Dose, Kuh egal. Bananen, ein Damenrasierer, pinkes Markenprodukt und für Marke muss man zahlen, für Pink sowieso. Schön blöd, wo es doch Heißwachs gibt. Das schmerzt zwar, doch sitzen gelassen werden nach einem perfekt vorbereiteten Date auch, denkt Nadja, während sie die Waren abkassiert und viel Glück. Dass Erdbeeren mit Schlagsahne ein gutes Sexleben und somit den Erhalt der Beziehung prophezeien, ist ein Mythos, der schneller geschmolzen ist als ein Eiswürfel auf nackter Haut. Aber Nadja sagt, 24,65 Euro bitte. Die Kundin hört das nicht, denn sie hat Kopfhörer im Ohr und glotzt auf die Preisanzeige. Sehr höflich. Wahrscheinlich hört sie George Michael oder irgendeinen Kuschelrock-Klassiker, um sich schon mal auf Erotik zu polen. Letztes Jahr um diese Zeit saß Nadja am Tresen der Paradiesbar. Die Himbeeren am Boden der Martini-Gläser waren schnapsgetränkt und einer der Animateure hatte Schichtende. Während sie da so gemeinsam allein unter den palmenförmigen Neonlichtern schwitzten, fragte er nach ihrem Leben in Deutschland und nach ihrem Mann. Er fragte nach Kindern und Nadja sagte, da ist keiner. aber sie erzählte ihm alles andere, vor allem von der Arbeit, und er antwortete was von »The stars, the moon, you, wow«. Bananen, Olivenöl, Kleenex-Box, Kondome. »Was hast du vor, du widerliches Arschloch«, denkt Nadja und sagt, »9,87 Euro, bitte.« Der Kunde streckt ihr seine geballte Faust entgegen, ignoriert die Kleingeldablage am Kassenband und lässt Münzen mit Körpertemperatur in Nadjas notgedrungen offene Hand fallen. Dass der Betrag, wie er mit süffisantem Lächeln beteuert, passen sollte, glaubt sie sofort und schmeißt das Geld ohne zu zählen in die Schublade. So ambitioniert er diesen Einkauf getätigt hat, muss er bereits zu Hause zusammengerechnet haben, wie viel seine Anschaffung kosten wird. Dann hat er die Münzen aus seinem Sparschwein gekippt und sie in seiner schwitzigen Pranke durch die halbe Stadt getragen, durch die Straßen, durch die Gänge, durch die Schlange, um sie nun wie flüssiges Gold in die wohlgecremte Hand der Kassiererin träufeln zu lassen. Die Nummer 3 schließt. Bitte legen Sie keine Waren mehr aufs Band. Nadja greift zum Desinfektionsmittel. Letztes Jahr um diese Zeit wollte der Animateur vögeln, aber Nadja sagte, nee, amigo. Immer wieder hat sie seine Hand von ihrem Oberschenkel genommen und mit ihren falschen Fingernägeln einen Kreis in die Luft um ihren Körper gezeichnet, um ihre Zone klarzumachen. Dann streckte sie ihre Handflächen in seine Richtung, um seine Zone zu definieren. My place, your place. Der Animateur nickte. Nadja kicherte, ergriff neckisch nach ihren Fingern und wurde nicht müde. Pepsi-Cola, Club Mate, Apfelschorle, Mineralwasser. Still und spritzig. Stapelchips, Brezen vom Backshop, Trauben, rot und grün. Die Waren der Anarchie. Die Anarchie der Supermarktkunden. Sie nehmen sich ein Getränk aus dem Kühlschrank und trinken drauf los. Sie sprühen sich ein mit Testern und verlassen das Geschäft, indem sie eine dicke Wolkenschicht aus Parfüm hinterlassen. Sie pflücken sich Trauben. Man muss ja schließlich sicher gehen, dass das, wofür man gleich sein Geld ausgeben wird, auch schmeckt, und stopfen sie sich in den Mund. Dabei fühlen sie sich wie die letzten Revoluzzer. Oder irgendwie erhaben. Ich darf das, ich werde das ja gleich bezahlen. Letztes Jahr um diese Zeit hatte Nadja plötzlich Panik. Ihr wurde mal wieder klar, dass ihre Schönheit vergänglich ist. Da würden ihr auch keine Spas und Schönheitsfarmen im All-Inclusive-Programm weiterhelfen. Dass vielleicht schon in einem Jahr kein gut gebräunter Hotelanimateur mehr ihre Hand am fackelumsäumten Bambustriesen halten würde, machte sie traurig. War ihre Attraktivität doch alles, worauf sie sich ihr ganzes Leben lang verlassen hatte? Sie hatte weder finanzielle noch zwischenmenschliche Sicherheit zu bieten, und da begann der Gin salzig durch ihre Tränenkanäle zu fließen, auf ihre Wangen und auf das Polohemd des Animateurs. Hackfleisch, Joghurt, Fischstäbchen, Bonbon-Vanille-Eiscreme. Kurz vor Feierabend geht Nadja durch die Gänge und schmeißt weg, was nicht mehr an seinem gekühlten Platz liegt. Den ganzen Tag über nehmen unentschlossene Einkäufer Produkte aus der Kälte, denken dann 5 Meter weiter, nee, doch nicht, und legen es zu den Herrenhemden. Oder zu den Eiern. Oder zu den Schnittblumen. Kühlschränke, die eigentlich Kühlregale sind, weil sie keine Türen haben, kühlen ja sowieso den ganzen Raum, oder? Die Sachen schmelzen trotzdem. Erst im Markt, dann im Container. Nadja und ihre Kollegen diagnostizieren eine unterbrochene Kühlkette und gehen nach Hause. Letztes Jahr um diese Zeit war Nadja immer noch wach. Es war schon spät und sie konnte den Sekundenzeiger der Armbanduhr hören, die ganz nah an ihrem Ohr tickte. Der Animateur streichelte über ihre Stirn und ihr sonnengebleichtes Haar in seinem Schoß. Die metallischen Kettenglieder um sein Handgelenk funkelten teuer. Moment mal. Sie hob den Kopf und musterte den Mann vor sich noch einmal genau. Sein makelloser Teint, seine starke Brust, das gestickte Logo darauf. Das waren Luxusartikel, die mit Sicherheit nicht allein vom Trinkgeld eines Hotelangestellten finanziert waren. Was war seine Masche? Bananen, Kokosnüsse, Granatäpfel, Mangos. Die Leute glauben immer, das Warenangebot im Supermarkt sei ein Beweis für den Fortschritt der Welt. Aber eigentlich dreht sich das alles in die falsche Richtung. Es gibt kein richtiges Leben im Supermarkt. Avocados wachsen in Mexiko, Tomaten in Spanien. Flaschensammler geben Pfand zurück und kaufen sich Bier. Salatgurken sind bio unter der Plastikfolie. 18-Jährige bezahlen die Zigaretten und geben sie an irgendjemandes kleine Geschwister weiter. Die Lkw-Fahrer lassen sich auf den süßen Geschmack von Automaten-Cappuccino einladen und schimpfen über den Stau auf der A9, wenn Nadja um 5 Uhr früh die Ware annimmt. Sie schiebt die Pappkartons über die Edelstahlrampe und biegt heute rechts ab statt links. Im Schatten eines Leerpalettenstapels öffnet sie die Bananenkisten, reißt das Plastik auf, räumt die halbreifen Früchte zur Seite. Am Boden der Schachtel liegen 10 vakuumierte Päckchen und Nadja lächelt. Sie lässt ihre Ringe über die weißen Päckchen streifen und muss richtig lachen. Die Partie um ihre braunen Augen legt sich in Falten. Jetzt wird es Geld regnen. Jetzt wird sie reich sein und für immer schön.